Wir alle haben ein Schicksal, das wir teilen, solange wir auf dieser stinkenden Erde weilen. Es liegt unter der Erde und wir vergammeln dann. Versuch dich gar nicht, es zu befreien. Es bringt dich ohnehin nicht weiter. Lass dich fallen, lass dich scheitern. Wir sind hier nicht alleine, doch. Wir haben gebrochene Beine, doch. Wir laufen trotzdem weiter, doch. Wir scheitern an der Leiter, in den Tod. Doch du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, du hast mich nie gesehen. Ich werde eines Tages, eines verdammten Wintertages von deiner dreckigen Erde gehen. Ich kann dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nie ausstehen. Der Tod sagt mir ein neues Leben, lässt mich zittern, schwingen, beben. Lässt mich auf eine neue Weise mich in überhohe Sphären schweben. Ein roter Teppich lässt mich immer weiter leben. Sehe bunte Farben über diese Dächer schweben. Fliegen und kreisen das, von dem andere schwärmen. Es ist der Abfall von den vielen, die diese Welt erwärmen. Hab kein Erbarmen vor den Reichen oder Armen. Das sind die Zeichen, die uns irgendwann erreichen. Sag kräftig wie die Nacht, die Träume lässt erweichen. Als wenn wir keine Wachen, dennoch am Erwachen. Der Tod sagt mir ein neues Leben. Lässt mich erbeben, vor den Schwingen soll er mir geben. Wir geben alles nach dem anderen, nicht streben. Lässt mich in überhohe, unbekannte Sphären schweben. Ein roter Teppich lässt mich immer weiter leben. Seh bunte Farben über diese Dächer schweben. Fliegen und kreisen das, von dem andere schwärmen. Das ist der Abfall von den vielen, die diese Welt erwärmen. Und wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben, immer weiter nach dem Streben. Und wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben, immer weiter nach dem Streben. Doch du siehst mich nicht, du hörst mich nicht, du hast mich nie gesehen. Ich werde eines Tages, eines verdammten Wintertages von deiner dreckigen Erde gehen. Ich kann dich nicht, ich will dich nicht, ich will dich nie ausstehen. Wir werden endlich geben, nicht länger verzweifeln. Wird einfach nach dem Leben. Und wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben, immer weiter nach dem Streben. Wir werden endlich geben, nicht länger zweifeln. Wird einfach nach dem Leben. Keiner hat mich je wirklich gesehen. Keiner konnte mich je verstehen. Was heißt die Essenz, die Narben einer kranken Welt? Geschnitten wird nicht mit scharfen Klingen, sondern mit weicher Worte schwingen. Und wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben, immer weiter nach dem Streben. Wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben, immer weiter nach dem Streben. Wir sind hier nicht allein, doch wir haben gebrochene Beine. Doch wir laufen trotzdem weiter, doch wir scheitern an der Leiter, in den Tod. Und wer hat mich gesehen? Ich werde von euch gehen. Ich werde länger leben. Ich werde länger leben. Keiner hat mich je wirklich gesehen. Keiner konnte mich je verstehen. Wasser ist die Essenz, die Narben einer kranken Welt. Geschnitten wird nicht mit scharfen Klingen, sondern mit weicher Worte schwingen.